Erster Mose rief ganz Israel zusammen und sagte zu ihnen, hört, Israel, die Gesetze und Regeln, die ich euch heute sage. Lernt sie und achtet darauf, sie zu befolgen. Zweiter der Herr, unser Gott, hat am Berg Horeb einen Bund mit uns geschlossen. Dritter diesen Bund hat der Herr nicht mit unseren Vorfahren geschlossen, sondern mit uns, die wir heute leben und hier versammelt sind. Vierter der Herr sprach direkt mit euch auf dem Berg aus dem Feuer. Fünfter ich stand damals zwischen dem Herrn und euch, um euch seine Worte mitzuteilen, weil ihr Angst vor dem Feuer hattet und nicht auf den Berg gehen wolltet. Dann sagte er, sechster ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, wo ihr Sklaven wart. Siebter, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Achter, du sollst dir keine Götzenbilder machen, keine Abbilder von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser ist. Neunter, du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und sie nicht anbeten, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich bestrafe die Schuld der Väter an ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln, wenn sie mich hassen. Zehnter, aber ich zeige Tausenden von Generationen meine Güte, wenn sie mich lieben und meine Gebote halten. Elfter, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird niemanden ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Zwölfter, halte den Sabbattag heilig, so wie es dir der Herr, dein Gott, befohlen hat. Dreizehnter, sechs Tage lang sollst du arbeiten und all deine Aufgaben erledigen. 14. Aber der siebte Tag ist ein Sabbat für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag sollst du keine Arbeit tun, weder du selbst noch deine Kinder, deine Sklaven, deine Tiere oder der Fremde, der bei dir wohnt. So können auch deine Sklaven ruhen, genau wie du. 15. Denke daran, dass du selbst in Ägypten Sklave warst und der Herr, dein Gott, dich mit großer Macht von dort befreit hat. Deshalb hat der Herr, dein Gott, dir befohlen, den Sabbattag zu halten. 16. Ehre deinen Vater und deine Mutter, so wie es dir der Herr, dein Gott, befohlen hat, damit du lange lebst und es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. 17. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen gegen deinen Nächsten machen. 18. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Du sollst auch nicht sein Haus, sein Feld, seine Sklaven, seine Tiere oder irgendetwas anderes begehren, das deinem Nächsten gehört. 19. Diese Worte und keine anderen sprach der Herr mit lauter Stimme zu eurer ganzen Versammlung auf dem Berg, aus dem Feuer, der Wolke und der Dunkelheit. Nachdem er sie auf zwei Steintafeln geschrieben hatte, gab er sie mir. 20. Als ihr die Stimme aus der Dunkelheit hörtet, während der Berg hell brannte, kamen alle eure Stammesführer und Ältesten zu mir. 21. Ihr sagtet, der Herr, unser Gott, hat uns seine Herrlichkeit und Größe gezeigt, und wir haben seine Stimme aus dem Feuer gehört. Heute haben wir gesehen, dass Gott mit Menschen sprechen kann, ohne dass sie sterben müssen. 22. Warum sollten wir jetzt sterben? Wir haben Angst, dass dieses große Feuer uns verzehren wird. Wenn wir die Stimme des Herrn, unseres Gottes, noch länger hören, werden wir sterben. 23. Denn gibt es irgendeinen Menschen, der wie wir die Stimme des lebendigen Gottes aus dem Feuer gehört hat und trotzdem am Leben geblieben ist? 24. Geh du näher und höre, was der Herr, unser Gott, sagen wird. Dann berichte uns alles, was der Herr, unser Gott, zu dir spricht, damit wir es hören und danach handeln können. 25. Als der Herr eure Worte hörte, die ihr zu mir gesprochen hattet, sagte er zu mir, ich habe gehört, was dieses Volk zu dir gesagt hat, sie haben recht mit dem, was sie gesagt haben. 26. Ich wünschte, sie würden immer diese Einstellung behalten, dass sie mich fürchten und alle meine Gebote halten, damit es ihnen und ihren Nachkommen immer gut geht. 27. Geh und sage ihnen, kehrt zu euren Zelten zurück. 28. Du aber bleibe hier bei mir, damit ich dir alle Gebote, Regeln und Gesetze mitteilen kann, die du sie lehren sollst. So sollen sie danach handeln in dem Land, das ich ihnen geben werde. 29. Achtet also darauf, dass ihr alles befolgt, was der Herr, euer Gott, euch befohlen hat, ohne davon abzuweichen. 30. Geht genau den Weg, den der Herr, euer Gott, euch gezeigt hat, damit ihr am Leben bleibt, glücklich seid und lange in dem Land lebt, das ihr bekommen werdet. 31. dieser Vers ist leer. 32. dieser Vers ist leer. 33. dieser Vers ist leer.